Herr Lill, kommen wir doch zurück zum gegenwärtigen Streitpunkt mit Blick auf die Wahlen vom kommenden Wochenende. Wo hat da Benedikt seine Position? Steht er außerhalb dieser Tradition? Hat er selber wie Johannes der 23. Neues geschaffen? Oder ist er letztlich doch dem Denken eines Pius XII., eines Pius X. und eines Pius IX. verwandter als dem Denken eines Johannes des 23. oder eines Pauls des 6., um mal den theologischsten der modernen Päpste zu nennen? Ja, offenbar. Denn bei der Erinnerung an die große kirchenhistorische Zäsur vor 50 Jahren, das heißt also im vorigen Herbst und Winter 2008, 2009, hat er öfter lobend über Pius den 12. gesprochen, aber so gut wie nie über Johannes den 23. oder Paul den 6. Und in seinen Lebenserinnerungen, die 1997 erschienen waren, spricht er im Kapitel über sein Studium in München davon, dass damals, also um 1950, in Deutschland, im katholischen Deutschland, im allgemeinen freudige Zustimmung zum Papsttum und eine ungeheuchelte Verehrung für die große Gestalt Pius des 12. vorherrschte. Er rühmt die große Mehrheit der Papsttreuen und schaut etwas skeptisch auf die Intellektuellen und weist damit auf die zwei Strömungen hin, die es immer in der katholischen Kirche gegeben hatte. Ich glaube, man kann an etlichen Fakten, an weiteren Worten aufweisen, dass Benedikt, was die Liturgie angeht und was die Vorstellung von der Kirche angeht, nicht so ganz nahe beim Konzil, aber recht nahe bei den Piusbrüdern steht. Aber um das zu erklären, muss man ein zweites Geflecht ansprechen. Die Konzilszeit, die so großen Enthusiasmus erweckt hatte, und die ja viele Menschen davon überzeugt hat, dass nunmehr die katholische Kirche volles Bürgerrecht in der modernen Welt erhalten habe, die hat ja nur bis ungefähr 1980 gedauert. Es gab ja innerhalb der katholischen Kirche Gegenströmungen. Manche der Konservativen haben nur widerwillig mitgemacht, die waren immer in der Glaubenskongregation führend. Das war Ottaviani, der Paul den VI. Gestoppt hatte, das war dessen Nachfolger Schäper und das war dessen Nachfolger Ratzinger. Und der Gegenschlag gegen das Konzil, der hat ja schon um 1980 begonnen, und zwar vor allen Dingen durch das neue Kirchenrecht, durch den Codex Juris Canonici von 1983. Johannes der 23. hatte ein neues Kirchenrecht postuliert, damit die Konzilsentscheidungen voll umgesetzt würden. Und unter Johannes Paul II. Ist im kleinen Kreis kurialer und der Kurie vertrauter Theologen das neue Kirchenrecht dazu benutzt worden, entscheidende Konzilspostulate abzuschwächen. Und zwar zumindest in zweifacher Hinsicht. Erstens, um den päpstlichen Primat wieder voll über die Kollegialität der Bischöfe zu stellen und zweitens den Monopolanspruch der römischen Papstkirche wieder über den Ökumenismus zu stellen. Das sind ja nur zwei ganz entscheidende Punkte und an denen hat bereits Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation seit 1981 mitgewirkt. Seit den 80er Jahren ist in Rom die Restauration erfolgt und an der hat er sich beteiligt. Und da gibt es zum Beispiel einen wichtigen Bereich wegen des Selbstverständnisses der katholischen Kirche. Sie wissen ja, dass man in Rom bis in die Zeit Pius des 12. die Identität von römisch-katholischer Kirche und christlicher Kirche behauptet hatte. Das Konzil hatte in der Kirchenkonstitution da eine mildere Formulierung gefunden, in der also man dann sagte, dass zwar die Kirche Christi in der römisch-katholischen Kirche subsistiert, besteht, existiert, aber dass es auch außerhalb ihrer Elemente kirchlichen Charakters gebe. Das war also eine Öffnung und die sollte ja eben auch weitergeführt werden. Das sollte eben eine Etappe im Sinne des Voranschreitens sein, aber da hat ja gerade Ratzinger und die Glaubenskongregation mit der Erklärung Dominus Jesus gegengesteuert, indem man eben von dieser Konzilsformulierung immer nur die erste Hälfte genommen hat und daran festgehalten hat, ja, Die Kirche Jesu Christi besteht in der römisch-katholischen Kirche. Punkt, Schluss, aus. Und nicht den Hinweis auf die anderen Konfessionen. Das ist die Erklärung Dominus Jesus, die ist ja von Kardinal Ratzinger unterzeichnet. Und dann ist dieselbe Formulierung wieder in der Verkürzung verwendet worden in einer Äußerung der Glaubenskongregation von 2007, wo man auf angebliche Fragen, die man aber nicht mitteilt, erneut betont, die Identität der römisch-katholischen Kirche mit der Kirche Christi. Da sind wir schon bei einer wesentlichen Abschwächung des Konzils. Und dann kommt bei Josef Ratzinger ja nun hinzu, dass er 1988 in Chile gesagt hat, ja, um sich gegen die Befreiungstheologen auszusprechen, das Konzil, das Zweite Vatikanische, war nicht so etwas wie ein Superkonzil, sondern ein bloß pastorales Konzil. Ja, was soll denn das heißen? Das soll doch heißen, dass es nicht so verbindliche Aussagen getan hätte, wie die Anhänger des Konzils ihm nachsagen. Das aber war durchaus nicht die Haltung Johannes des 23., Pauls des 6. und des Konzils. Die ist also verfälscht worden. Und 2007 hat Benedikt in einer programmatischen Rede vor der römischen Kurie ausgesprochen gewarnt vor einer Hermeneutik der Diskontinuität. Er hat also gewarnt vor den Leuten, die so täten, als hätte das Zweite Vatikanische Konzil etwas völlig Neues geschaffen, was kein ernsthafter Historiker behauptet. Und er hat sich dagegen gewehrt, dass man das Zweite Vatikanum als eine Art von Konstituente, als eine Art von neuer Verfassung oder Verfassungsreform für die katholische Kirche bezeichnete. Das heißt also, deutlicher Abstand vom Konzil, das durchzieht das Handeln des Präfekten der Glaubenskongregation bis hin zu jener Rede im April 2005 vor der Papstwahl, mit der er sich eben auch dem Kern der konservativen Wähler präsentiert hat, dem er also gegen die Diktatur des Relativismus in der zeitgenössischen Kultur und gegen die Auffassung, dass ein eindeutiger Glaube bereits Fundamentalismus sei, wendete. Das heißt also, Konzilsaussagen werden in Zweifel gestellt, werden abgeschwächt. Und das ist doch, wenn es um so wesentliche Fragen geht wie päpstliche Autorität, Kirchenverständnis, eine deutliche Parallele zu den Pius-Brüdern. Keiner kann sich über solche Texte aus der Glaubenskongregation so sehr gefreut haben wie Sie.